Ja, danke schön. Frau Hiller, Sie wollten noch was sagen zu der Frage. Nur billig oder auch noch mehr? Ja, das war jetzt vielleicht auch ein bisschen, weil ich damit begonnen habe, dass preiswertes Wohnen ein wichtiges Ziel ist. Ich sage einfach, diese Genossenschaft besteht aus einfachen Mitgliedern, nicht mit großen Einkommen, mittlerweile auch viele Rentner mit unter 1000 Euro Einkommen. Da ist es eine wichtige Größenordnung zu sagen, ihr könnt hier leben, solange ihr lebt und solange ihr es könnt. Und das ist eine wichtige Voraussetzung für Bindung der Mitglieder bei uns gewesen, muss ich so sagen. Allerdings haben wir natürlich auch viele Dinge, die auch so zum Gemeinwohl in dieser Genossenschaft beitragen, also kulturelle Veranstaltungen. Wir haben einen Kiez-Treff, wo Seniorentreffs stattfinden, jedes Jahr eine Seniorenfahrt. Wir machen Sport, wir haben in jedem Jahr einen Kiez-Treff. Wir haben im vergangenen Jahr etwas gekauft. Wir haben einen Seniorenwohnsitz in Köpenick gekauft und mit dem, das ist ein, von der Arbeiter, nicht Arbeiterwohlfahrt, von der betriebene Seniorensitz, der wird also von unseren Genossenschaftern in erster Linie auch genutzt werden können, wenn sie den Anspruch haben. Also so, dass es auch diese Verbindung gibt, um Leben im Alter auch attraktiv zu machen. Das ist ein Thema, was zunehmend bei uns auch an Bedeutung gewonnen hat. Ich wollte das wenigstens dazu sagen, damit nicht dieses Billigwohnen hier bleibt. Die Wohnungen sind saniert, werden saniert nach auch Bedarf und nach Wunsch der Mitglieder. Bei Neuvermietung komplett saniert. Also aus der Sicht ist auch eine Modernisierung innerhalb der Genossenschaft, innerhalb des Wohnbestandes ständig erfolgt. Okay, schönen Dank. Herr Lemnitz, wir wollten zu diesem Thema. Ja, ich möchte noch mal ergänzen, weil das sonst ein bisschen sehr einseitig ist. Vieles wurde mir vorweggenommen. Auch bei uns ist es natürlich üblich, dass wir kulturelle Veranstaltungen haben. Ich möchte Sie auch gleich einladen für den 8.9. auf unseren Gewerbehof in Prenzlauer Berg, Saarbrücker Straße 24, findet unser traditionelles Hoffest statt, wo wir dann am Tag des offenen Denkmals, das ist ja Sonnabend und Sonntag, jeder die Möglichkeit hat, auch die sogenannten Katakomben zu sehen, die wir momentan umbauen. Teilweise umbauen zur Tiefgarage, weil wir nicht mehr wissen, wo wir hin sollen mit den Fahrrädern, aber insbesondere auch mit den Autos. Bei uns spielt das Solidaritätsprinzip eine ganz große Rolle. Das heißt, die Firmen, die bei uns sind, agieren ja auch alle auf dem schwierigen Markt und besonders auch einige auf dem Bau, auf dem Markt der Bauwirtschaft. Ja, werden zum Beispiel Spielplätze gebaut bei uns. Und da kommt es auch vor, dass dann der Hauptauftragnehmer verschwindet und nun steht derjenige, der nur diese Spielgeräte gebaut hat, jemand, der außen stehen würde, ganz alleine, der hat ein richtiges Problem. Da müsste wahrscheinlich die ganze Familie entblößen, wenn das überhaupt noch geht, also finanziell meine ich jetzt. So, bei uns ist es dann so, dass man sich dann in die Augen schaut und dass zuerst die Mitglieder untereinander helfen. Und wenn also weitere Hilfe gebraucht wird, steigt da auch die Genossenschaft ein. Und so ist es gekommen, dass seit 2003, seit wir dort Eigentümer sind, keine Firma mehr Konkurs gegangen ist. Ich halte das also für ein Riesenergebnis. Das andere ist, wir meinen das sehr ernst mit dem Thema Arbeitsplätze schaffen. Wir haben mit 80 Arbeitsplätzen auf dem Hof angefangen. Inzwischen haben wir dreimal so viel und wir werden wahrscheinlich 2015 ungefähr fünfmal so viel haben. Dass die Industriearbeitsplätze in dem Maße in Berlin abgebaut werden, von 400.000 auf unter 100.000, damit konnten wir nicht rechnen. Aber wir haben von Anfang an gesagt, wir werden unseren Anteil insbesondere in den Ostbezirken dafür leisten, dass also Arbeitsplätze entstehen. Und so gibt es also ein Riesenspektrum. Inzwischen haben wir das erste grüne Gewerbehaus gebaut, wo wir auch eine Photovoltaikanlage drauf haben, wo wir auch eine Dachbegrünung haben, wo wir eine Fassadenbegrünung vornehmen, wo Artenschutzmaßnahmen beispielhaft auch eingeführt werden. Vorhin wurde ja auch gesagt, also eins ist auch so, wir sind ein richtiger Anlaufpunkt und es ist nicht übertrieben, wenn ich sage, das ist weltweit. Im Moment sind Lehrer und Lehrerinnen aus den USA bei uns und jemand anders führt sie über den Hof. Vorige Woche hatten wir Leute aus Chile da gehabt. Auch dieser verbindende Charakter, der dort auch stattfindet, den halte ich für außerordentlich wichtig. Und ich möchte noch mal sagen, es müssen politische Voraussetzungen geschaffen werden, dass noch mehr solche Projekte entstehen. Und dazu ist es einfach notwendig, eine andere Grundstückspolitik zu machen und auch eine andere Genossenschaftspolitik. Ich denke, Genossenschaften brauchen eine besondere Förderfähigkeit. Dass es eine Illusion ist, weiß ich, aber man muss auch irgendwo Visionen haben. Ja? Ich denke, die Grundstücke müssen verbilligt abgegeben werden, besonders an die kleinen Genossenschaften, aber auch an die anderen. Ja? Die meisten Innovationen kommen von den kleinen Genossenschaften, den neu gegründeten Genossenschaften, umgegründeten AWG-Genossenschaften. Wahrscheinlich nicht von der Genossenschaft 1892, die dann teilweise Stiftungscharakter annehmen und muss noch überlegen, wo sie ihr Geld einsetzen. Das sieht bei den Kleinen anders aus. Ja, danke schön für diesen empathischen Beitrag. Jetzt haben wir zwei im Publikum, Halina Wawczyniak, Katrin Lomscher und Sie in der Mitte dazwischen und Sie auch. Bitte möglichst kurz und dann Herr Kober hatte sich auch schon gemeldet. Ja, ich will eine Frage zu Theorie und Praxis stellen, beziehungsweise Mitgliederorientierung versus betriebswirtschaftliche Orientierung. Frau Neumann-Kosel, Sie haben vorhin gesagt, wenn ich in eine Genossenschaft eintrete, habe ich, also in meine Wohnungsgenossenschaft, habe ich ein Dauerwohnrecht. Rein praktisch stellt sich für mich die Frage, vielleicht kann das auch Frau Hiller beantworten, was passiert denn? Ich bin Genossenschaftsmitglied geworden, habe die Genossenschaftsanteile erworben, kann aber aus irgendwelchen Gründen meine Miete nicht mehr zahlen. Dann gibt es ja ein Kündigungsrecht. Wie löse ich diesen Konflikt auf? Wie ist das dann mit dem Dauerwohnrecht? Bitte schön. Okay, es ist ja eine Vielzahl von Fragen, die jetzt noch im Raum stehen. Ich fange erst mit dem Herrn von der oberen Reihe an. Sie hatten gefragt, mit der Vertreterversammlung, in der Literatur stand da oberstes Willensorgan, das sei es jetzt nicht mehr. Da klingt ja so ein bisschen an, wer ist es jetzt? Wer ist jetzt das oberste Willensorgan? Ist es der Vorstand oder der Aufsichtsrat? Nein, es ist sogar eine Rückkopplung an die Generalversammlung damit verbunden. Also, größere Genossenschaften haben eben die Möglichkeiten von der Generalversammlung, wo sie jedes Mitglied einzuladen haben, hinwegzugehen zu einer Vertreterversammlung, sodass auf eine gewisse Anzahl von Mitgliedern ein Vertreter kommt. Das heißt, die Vertreterversammlung wird zur Generalversammlung, alles ist wieder praktisch handhabbar. Jetzt hat man aber erkannt, dass nicht alle Fragen, die die Genossenschaft im Kern betreffen, von dieser Vertreterversammlung her beurteilt werden können. Es gibt ja Fragen, die sämtliche Mitglieder angeht. Sogenannte, Sie kennen es aus dem Aktienrecht vielleicht, Grundlagengeschäfte. Das heißt also, die Genossenschaft geht dorthin und sagt, wir vermieten jetzt keine Wohnung mehr, sondern wir gehen jetzt in Vertrieb von Agrarprodukten. Da hätten Sie doch gerne als Mitglied einer Wohnungsbaugenossenschaft doch auch gerne mal was dazu gesagt. Ja, also das ist jetzt ein krasses Beispiel. Also dieses krasse Beispiel. Und weil das die Grundlage der Genossenschaft betrifft, ist hier wieder die Generalversammlung, also alle Mitglieder zu befragen. Das heißt also, mit der Aussage, die Vertreterversammlung ist nicht mehr das oberste Willensbildungsorgan, ist nicht damit gesagt worden, jetzt ist das auf den Vorstand oder Aufsichtsrat übergegangen, sondern grundlegende Fragen sind wieder in der Generalversammlung durch sämtliche Mitglieder zu treffen. Man kann es nicht hören. Ja, aber es muss ja auch so wörtlich gar nicht drin stehen. Es ist einfach vom Gesetz her so vorgegeben. Das Gesetz gibt vor, welche Fragen wo zu erörtern sind. Und eben solche Grundlagengeschäften sind eben von der Generalversammlung von sämtlichen Mitgliedern zu treffen. Das heißt also, Sie brauchen es wörtlich nicht drin stehen zu haben. Es ist dann vom Gesetz her so. Hinsichtlich der zweiten Frage, da fragten Sie ja, ich hätte meinen Aufsichtsrat da so ein bisschen despektierlich behandelt, den habe ich nur nicht hier großartig beleuchtet. Ja, ich sehe natürlich den Aufsichtsrat in der Pflicht, das ist auch seine gesetzliche Pflicht, die Geschäftsführung des Vorstandes zu überwachen und zu kontrollieren. Und da ich eben die Umsetzung der Förderzweckbestimmung durch die Mitglieder als eine wesentliche Geschäftsführungsaufgabe des Vorstandes ansehe, obliegt es natürlich dem Aufsichtsrat, sich auch hierüber zu informieren, oder sollte der Vorstand eben, sagen wir mal, beschlusswidrig handeln, also die Beschlüsse der Mitglieder übergehen, die Mitgliederversammlung oder die Vertreterversammlung hierüber zu informieren, um eben möglicherweise als Ultima Ratio den Vorstand dann abzuberufen. Das heißt also, er ist in einer wesentlichen Pflicht, er ist also nicht entmachtet. Ja? Jetzt habe ich tatsächlich welche Fragen stehen jetzt noch aus. Da war doch noch eine dritte, Sie hatten doch noch eine dritte. Kein Sprecher. Ah ja. Ja. Es ist erstmal zu sagen, Sie kennen so etwas aus dem Aktiengesetz. Das Aktiengesetz hat im Unterschied zum Genossenschaftsgesetz über 400 Paragraphen. Das Genossenschaftsgesetz kommt auf etwa 120 Paragraphen, zuweilen aber teilweise auch alte Paragraphen. Das heißt also, der Kern der genossenschaftlichen Regelung reduziert sich auf etwa 100 Regelungen. Jetzt finden Sie im Genossenschaftsgesetz keine ausdrückliche Regelung, wie eben diese Vertreterversammlung sich selbst organisiert. Ja, jetzt könnte man natürlich daran denken, analog zum Aktienrecht zu schauen, wie wird es denn dort gehandhabt. Hinsichtlich der gelebten Praxis, so kenne ich das auch, ist es der Vorsitzende des Aufsichtsrats, der eben diese Sitzung leitet. Für mein Dafürhalten, das leite ich aus dem Selbstorganisationsrecht dieses Organs ab, könnte sich die Vertreterversammlung ähnlich wie Landtag oder Bundestag eine eigene Geschäftsordnung geben. Und dieser Geschäftsordnung könnte abweichend von der Regel, dass zum Beispiel der Aufsichtsratsvorsitzende die Sitzung leitet, ein Gewählter aus der Mitte der Vertreterversammlung dies leiten. Wird vielfach praktisch nicht umgesetzt, weil man sagt, beim Aufsichtsrat ist es von der Erfahrung her oder so weiter besser verortet. Aber ich sehe keine gesetzliche Hürde, die dem entgegensteht. Also beschließen Sie eine Geschäftsordnung und dann ist es so. So, Frau Hiller, auch nochmal zum Verhältnis der verschiedenen Organe. Ja, und zur Freude an der Partizipation, die ist wie in allen gesellschaftlichen Bereichen begrenzt. Also das, was wir überall erleben, ich sage einfach mal Wahlbeteiligung oder Beteiligung in Vereinen und so weiter, das findet auch in der Genossenschaft so statt. Wir haben Schwierigkeiten, unsere Vertreter zu finden, wir haben Schwierigkeiten, Aufsichtsratsmitglieder, die auch das nötige Know-how mitbringen, zu finden. Wenn sich dann einmal so eine Gruppe gefunden hat, dann geht es auch. Dann gibt es zunehmend dann auch, also man bringt noch einen Nachbarn mit und man macht noch ein bisschen mehr. Aber grundsätzlich ist es auch nicht, es ist schwierig. Ich sehe als Aufsichtsratsvorsitzende auch meine Position darin zu sagen, diese Genossenschaft ist offen, beteilen Sie sich, es sind Ihre Wohnungen, Sie sind Mitbesitzer. Also das äußert sich darin zu sagen, schreiben Sie Ihren Leserbrief ans Kiezjournal, schreiben Sie an die Internetseite Ihre Frage in der Internetseite, damit sie öffentlich wahrgenommen wird. Beteiligen Sie sich an den Runden wie Seniorencafé, wie Sportgruppe, Bibliothek, die wird ehrenamtlich bei uns betrieben. Also Möglichkeiten, sich einzubringen, sind da, aber aus meiner Sicht viel zu wenig genutzt. Bei 2000 Mitgliedern, jeweils ja mit Familienangehörigen, sind das dann so 5500 Leute oder so, die bei uns wohnen. Ja, beschränkt sich das dann auf 60 Leute, die man kennt und wo auch Verbindungen auch gepflegt werden. Also unsere Vertreter hätscheln wir schon. Das, einfach damit sie bei der Stange bleiben. Okay, Herr Lemnitz, auch nochmal zu diesem Punkt. Ja, also ich wollte sagen, dass wir nicht mehr Genossenschaftsdemokratie brauchen, sondern wir brauchen mehr demokratische Genossenschaftler. Und es ist ein Irrglaube, alles per Gesetz regeln zu wollen, sondern man muss Sachen aus Erfahrung heraus selber regeln. Man muss autonom handeln. Das heißt also, wir haben ein Arbeitsgremium eingerichtet, wo wir den Mitgliedern die wichtigsten Beschlüsse vorlegen. Aber letztendlich entscheidet der Vorstand und ein kluger Vorstand wird so lange die Diskussion mit seinen Mitgliedern führen, bis er möglichst einen Konsens hat. Also das ist so, ich glaube nicht, dass man das überall machen kann, das muss ich auch sagen. Aber so machen wir das und ich möchte bloß die Erfahrungen vermitteln, die wir haben. Gut, danke schön. Dann nochmal hier aus dem Publikum und in der Mitte. Mein Name ist Siegfried Mechler, ich bin seit 1960 Mitglied einer Wohnungsbaugenossenschaft und seit vielen Jahren gewählter Vertreter für die Bewohner von 112 Wohnungen. Bei uns, weil Herr Kober das angesprochen hat, ist die Selbstorganisation der Vertreterversammlung kurz wie folgt: Die Genossenschaft ist aufgegliedert in Wahlkreise. Ich bin der Vertreter im Wahlkreis 50 und wenn jetzt eine Wahl ansteht, werden alle Genossenschaftsmitglieder angeschrieben, dass sie sich als Vertreter oder Stellvertreter des Vertreters bewerben können. Das wird schriftlich eingereicht und das ist dann das Angebot, in meinem Fall also für die Bewohner der 112 Wohnungen. Und dann wird zu einem bestimmten Termin, die Genossenschaft hat 5000 Wohnungen, etwa 7000 Mitglieder, also einen Raum dafür, für eine Generalversammlung zu finden, ist schwierig und das können wir uns auch ökonomisch gar nicht leisten. Deswegen wird also die Wahl per Briefwahl durchgeführt und ist dann diese Briefwahl erfolgt, wird in die jeweiligen Aufgänge, da sind Aushängebretter, mitgeteilt, wer als Vertreter und wer als Vertreter des Vertreters gewählt wurde. Diese Vertreter werden dann jährlich zu einer sogenannten Vertreterversammlung zusammengerufen. Dort gibt der Vorstand der Genossenschaft Bericht, dort gibt der Aufsichtsrat Bericht und dort gibt auch die Aufsichtsbehörde der Genossenschaften Prüfer. Prüfverband Bericht über den Stand der Genossenschaft aus ihrer Sicht. Ist diese Vertreterversammlung abgelaufen, bekommen alle Genossenschaftsmitglieder das Wesentliche des Berichtes schriftlich ausgehändigt, sodass sie also nicht nur auf die Information durch den Vertreter angewiesen sind, sondern die offizielle Vertretung der entsprechenden Leitungsgremien. Nun beschränkt sich die Tätigkeit des Vertreters nicht nur auf die Teilnahme an dieser Vertreterversammlung, sondern die Vertreter werden auch informiert, wenn in einer bestimmten Wohnung ein Nutzerwechsel stattgefunden hat, damit das also offiziell wird. Sie werden auch herangezogen, wenn es soziale Spannungen im Aufgang gibt, mit der Bitte zu versuchen, die unter dem Einschalten der Sozialkommission, die es für die ganze Genossenschaft gibt, zu regulieren, sodass man also auch ein derartiges Einwirkungsfeld hat. Die Zusammenarbeit mit dem von der Genossenschaft. Sie müssen zum Punkt kommen, sonst läuft dann die Zeit weg. So viel zur Unterstützung dessen, was Herr Kuhn. Dankeschön. Und jetzt in der Mitte, auch mit Mikro bitte. Versteht man besser? Am Anfang war ja mal die Rede von dem schlafenden Riesen. Und Barbara von Neumann-Krusel hat sehr deutlich gesagt, dass sie diesen Riesen nicht als schlafend sieht. Ich denke, da ist schon was, was schläft, aber es gibt auch keinen Riesen, sondern das sind ganz viele Individuen. Und es ist falsch, davon zu sprechen, es gäbe einen Typ von Genossenschaft und alle Genossenschaften würden sich gleich verhalten. Das haben wir hier schon am Podium gesehen, dass es ganz unterschiedliche auch Formen der gelebten Beteiligung gibt. Und da hat natürlich in dem Genossenschaftsrecht, das man in seiner Entwicklung seit den 70er Jahren sehr kritisch sehen kann in Bezug auf Demokratisierung oder Entdemokratisierung, da hat sich einiges entwickelt und es gibt ganz unterschiedliche Wege, die gegangen werden. Oft wird von jungen Genossenschaften gesprochen. Das sind häufig sehr partizipationsorientierte Organisationen. Sie beschreiben sowas. Eine junge Genossenschaft, in der vieles von den Mitgliedern selber gemacht wird. Sie beschreiben eine Genossenschaft, die wahrscheinlich allein aufgrund ihrer Größe Schwierigkeiten hat, so eine Alltagsdemokratie zu organisieren. Sie machen vieles über Verfahren. Aber wir machen den Fehler im Moment, dass wir die Potenziale der Genossenschaften nicht aus der Vielfalt der Genossenschaften nehmen, sondern dass wir so tun, als müssten wir die Potenziale der Genossenschaften aus einem Rechtsmodell ableiten. Und das halte ich für verkehrt und das nimmt der Bewegung der Genossenschaften viel von ihrer Kraft, wenn wir so vorgehen und natürlich auch viel politisches Potenzial. Ja, herzlichen Dank. Damit ist Frau Neumann-Kosel angesprochen, anknüpfend an Ihren Vortrag. Potenziale aus Vielfalt schöpfen, nicht aus dem Rechtsmodell. Interessantes und schön prägnantes Stichwort. Ich würde vorschlagen, dass wir die vier hier auf dem Podium dazu nochmal kurz Stellung nehmen und dass wir dann in die Kaffeepause gehen. Es sei denn, es gibt im Publikum noch eine ganz dringliche Frage, dann nehmen wir die natürlich auch. Ansonsten noch eine Frage aus der Herr mit den grauen Haaren. Ah ja, okay, das übernehmen Sie dann. Aber Frau Neumann-Kose, bitteschön. Ich darf anfangen. Ja. Also ich nehme vielleicht zwei Sachen mit aus der Diskussion jetzt auch. Ich finde es immer wieder eindrucksvoll, und das ist vielleicht auch das Stichwort schlafender Riese nochmal, wie das Außenbild von Genossenschaften ist und wie Genossenschafter selber ihr sozusagen das alltägliche Miteinanderleben beschreiben. Ich glaube, da fällt sehr viel auseinander, dass das Image von Genossenschaften immer noch so verschlafen ist. Wenn man aber tatsächlich mit den Bewohnern spricht, oder das finde ich auch sehr eindrucksvoll, wie Frau Hiller das vorgestellt hat, wie aktiv so eine kleine Genossenschaft wirkt, auch sozusagen mit ganz begrenzten finanziellen Mitteln, dann glaube ich, dann passiert da mehr und das ist wendiger und lustiger, als man das nach außen sieht. Deswegen denke ich immer noch mal, knüpfe ich noch mal an meinem letzten Punkt. Ich glaube, wir brauchen die Diskussion über Genossenschaften in der Stadt, was die nämlich tatsächlich alles machen schon, was sie an Potenzialen haben und was sie noch alles machen könnten. Das finde ich, brauchen wir im Wohnungsbereich besonders dringend und wir brauchen es aber auch in anderen Bereichen der kommunalen Daseinsversorger. Also wenn ich an die Energienetze denke, an die Gas- und Wasserversorgung, da wäre noch viel Potenzial, wo man über genossenschaftliche Lösungen nachdenken kann. Und das, denke ich, das wäre ein wichtiger Impuls, der zum Beispiel auch von solcher Veranstaltung hier ausgehen könnte, stärker das Wahrnehmen, was tatsächlich schon gelebt wird in Genossenschaften. Ja, danke. Dazu kommen wir im dritten Podium und heute Abend insbesondere, wenn es mehr im engeren Sinne um Politik und Berliner Politik geht. Herr Kober. Als Realist gehe ich mal davon aus, dass wir so schnell keine Novellierung des Genossenschaftsgesetzes bekommen werden. Die letzte Novellierung war 2006. Zuvor lagen rund 30 Jahre. Das heißt also, deswegen verfolge ich auch eben diesen Ihnen vorgestellten Ansatz. Ich muss mit dem jetzigen geltenden Genossenschaftsgesetz arbeiten. Also frage ich mich, wie kriege ich über dieses geltende Gesetz die Mitglieder gestärkter? Und mein Ansatzpunkt ist, um eben Ihre Frage ganz kurz zu beantworten, Leitungsmacht des Vorstands auf der einen Seite und eben Förderzweckbestimmungsrecht der Mitglieder. Indem ich das eben dort in Paragraph 1 verorte und sage, Mitglieder, es ist eure Aufgabe zu bestimmen, wie wollt ihr gefördert werden. Es beschränkt sich nicht nur eben auf die abstrakte Begrifflichkeit des Unternehmensgegenstandes, sondern die Konkretisierung obliegt euch auch. Und dazu gehört eben auch die Partizipation, weil wenn ich nicht weiß, wie ich gefördert werden will, ob zum Beispiel altersgerechtes Wohnen in dem einen Wohnquartier oder der Ausbau oder die Belebung eines Innenhofes, das ist ja die Folge aus diesem Förderzweckbestimmungsrecht. Und wenn ich das dort verorte, sage ich, hat das mit der Leitungsmacht des Vorstandes nichts zu tun. Das muss ich eben auch zugeben, sieht die tradierte Praxis momentan noch anders. Die Leitungsmacht des Vorstandes wird da allumfassend gesehen. Ja? Nicht so, wie ich Ihnen das vorgestellt habe. Mein Ansatzpunkt ist, und das vertrete ich schon seit mehreren Jahren, ist die Hoffnung, dass ein Umdenken stattfindet und somit zu einer Uminterpretation des geltenden Genossenschaftsgesetzes. Ist das eine berechtigte Hoffnung, Herr Lemnitz? Ja, ich überlege auch die ganze Zeit, Genossenschaften sind eigentlich Einrichtungen des Mittelstandes hier bei uns. Darüber müsste man auch nochmal politisch nachdenken. Wir haben eine Stadtarmut, die gar keine Chance hat, in irgendeinen Bereich reinzukommen. Darüber müssen die Genossenschaften selber auch nachdenken, ob sie nicht auch noch Potenzen haben, Leute, unbemittelte Leute reinzugeben und ihnen eine Chance zu geben. Also wir müssen uns eigentlich weniger über das Genossenschaftsgesetz, das ja, wie ja auch berichtet wurde, in anderen Ländern auch international gelobt wird. Ich denke, es schadet nicht. Und wir machen auch teilweise unser eigenes Ding, ohne dagegen zu verstoßen. Es bedarf einer ganz anderen Genossenschaftspolitik in diesem Land. Es bedarf überhaupt einer anderen, einer alternativen Wirtschafts- und Sozialpolitik hier. Und die Genossenschaften spielen dabei eine ganz wichtige Rolle, nicht nur als Wirtschaftsfaktor, sondern auch als humaner Faktor. In diesen Genossenschaften sind selbstbewusste Leute, die in der Lage sind, Probleme, ihre eigenen Probleme, aber auch gemeinschaftliche Probleme zu lösen. Und ich will mich gerne, ich werde nun 66 und werde nächstes Jahr aus der Genossenschaft ausscheiden, werde mich gerne mit meinen Erfahrungen auch zukünftig, und ich benutze da eigentlich jede Gelegenheit, war auch letztes Mal im Bundestag, wo ich mich sehr gefreut habe, dass auch dort die Linke eine Veranstaltung gemacht hat, werde mich dort auch einbringen. Und als Genossenschaftler agiere ich sowieso überparteilich und werde jede Gelegenheit nutzen, mich dafür auch einzusetzen. Und also darüber würde ich mich gerne unterhalten wollen. Ja, wo da Ansatzpunkte sind, wo wir was machen können. Und da muss ich erstmal auch noch mal ein Lob nachreichen. Unter Rot-Rot ist es gelungen, aber auch mit unserem Einsatz, dass dieser Ausschluss von Genossenschaften aus Fördermaßnahmen beseitigt wurde. Das ist einmalig in der Bundesrepublik. In anderen Ländern ist weiterhin diese Diskriminierung. Es sind die Diskriminierungen gegen Genossenschaften in diesem Land noch nicht aufgehoben. Abgesehen von den Barrieren, die in den Köpfen sind. Als wir 1993 angefangen haben damit, musste ich mir dann anhören von politischen Vertretern, Genossenschaft gleich DDR gleich Kommunismus. Ja, ähnlich wie es hier auch gezeigt wurde. Aber das Thema steht heute überhaupt gar nicht. Und dann musste ich denen sagen, Wohnungsbaugenossenschaft 1892, Raiffeisen. Und dann fingen die grauen Zellen, sah man richtig wieder an zu arbeiten. Und die Ideologie ist dann dabei gewichen. Ja, Frau Höller, vielleicht auch ein kleines ausblickendes Schlusswort. Ich kann mich vielleicht Herrn Kober anschließen. Ich glaube nicht, dass dieses Genossenschaftsgesetz einschränkend wirkt auf die innergenossenschaftliche Demokratie. Da ist vieles möglich. Da sind Spielräume, die man nutzen kann und die immer an denen liegen, die es machen. Sicher, im Konfliktfall wird man dieses Gesetz dann ranrufen müssen und dann wird es möglicherweise zu einer Restriktion kommen. Aber ich gehe davon aus, dass Genossenschafter das aktiv handeln, offen handeln und damit Möglichkeiten für Partizipation gegeben sind. Also aus der Sicht wünsche ich mir auch Mut, damit umzugehen und nicht immer nur auf Gesetze gucken, und die Vertreterversammlung ist gar nicht dabei. Natürlich, die kann sich nur so einbringen, wenn da eine starke Vertreterversammlung steht, die Themen setzt, an denen man nicht vorbeigeht, dann findet das statt. Und dann findet auch eine außerordentliche Beratung statt, wenn man das will. Und da muss man nicht auf Gesetze pochen. Ja? Also aus der Sicht, die Genossenschaften haben Riesenchancen und wir sollten das mit rausnehmen. Und ich bin sehr dankbar für diese Veranstaltung heute und will es mit in meinen Bezirk dann auch nehmen, damit man das weiterträgt. Steht der Tropfen hier, höhlt den Stein. Ja, schönen Dank. Wir können jetzt Kaffee trinken. Einen Satz will ich nur sagen. Genossenschaftlerinnen sind auch wichtig. Wir haben bei uns festgestellt am Anfang, dass wir keine weiblichen Unternehmerinnen hatten, und haben dann mal eine Pause eingelegt und haben gesagt, wir bemühen uns einfach mal darum, ob sowas möglich ist, weil das ist ja was Unnatürliches, wenn nur Männer in Genossenschaften sind, und siehe da, es hat funktioniert. Und sehr interessante Unternehmen, die zu uns gekommen sind, ob das Filmwerbung ist, ob das eine Maschinenbauingenieurin ist, die für die Opern Mechaniken entwickelt und. Und das ist uns auch wichtig, sag ich mal, weil es aus Erfahrungen, die ich aus den sozialistischen Betrieben der DDR habe, Frauen wirtschaften anders, Frauen denken auch anders. Es ist allerdings auch eine Kunst, diesen Streit in der Sache zu führen und auch diese Geduld zu haben und zuzuhören. Aber das ist ja in allen Dingen des Lebens so. Da ist Genossenschaft auch nicht anders. Ich fange erst mit dem Herrn von der oberen Reihe an. Sie hatten gefragt mit der Vertreterversammlung. In der Literatur stand da oberstes Willensorgan. Das sei es jetzt nicht mehr. Da klingt ja so ein bisschen an, wer ist es jetzt? Wer ist jetzt das oberste Willensorgan? Ist es der Vorstand oder der Aufsichtsrat? Nein, es ist sogar eine Rückkopplung an die Generalversammlung damit verbunden. Also, größere Genossenschaften haben eben die Möglichkeiten von der Generalversammlung, wo sie jedes Mitglied einzuladen haben, hinwegzugehen zu einer Vertreterversammlung, sodass auf eine gewisse Anzahl von Mitgliedern ein Vertreter kommt. Das heißt, die Vertreterversammlung wird zur Generalversammlung, alles ist wieder praktisch handhabbar. Jetzt hat man aber erkannt, dass nicht alle Fragen, die die Genossenschaft im Kern betreffen, von dieser Vertreterversammlung her beurteilt werden können. Es gibt ja Fragen, die sämtliche Mitglieder angeht. Sogenannte, Sie kennen es aus dem Aktienrecht vielleicht, Grundlagengeschäfte. Das heißt also, die Genossenschaft geht dorthin und sagt, wir vermieten jetzt keine Wohnung mehr, sondern wir gehen jetzt in Vertrieb von Agrarprodukten. Da hätten Sie doch gerne als Mitglied einer Wohnungsbaugenossenschaft doch auch gerne mal was dazu gesagt. Ja? Also das ist jetzt ein krasses Beispiel. Ja? Ja, also dieses krasse Beispiel. Und um